Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und wir talken jetzt wieder eine ganze Woche von 1 Uhr bis 2 Uhr hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im Radio bei 1Live. Wenn ihr heute Nacht mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, dann ruft mich ganz einfach an. 0180-5678-111 und die Faxnummer fast so ähnlich oder fast gleich, 0180-5678-110. Erster Anrufer heute Nacht, diese Woche, Stefan, 30 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Jürgen, schön dich zu sehen. Stefan, ja, hi. Ja, dein Thema. Ja, vor einiger Zeit hat auch eine Frau bei dir angerufen, die hatte mit ihrem Mann geschlafen oder Freund und die hatte gesagt, dass ihr dabei Stuhl abgegangen ist. Mhm. Und vor zwei Tagen habe ich mit meiner Frau geschlafen. Und da war es ein bisschen anders. Sie hatte dabei uriniert. Mhm. Und ja, es war eben so, dass sie dabei nichts bemerkt hatte. Aber ich zwischen meinen Schenkeln, also sie saß auf mir drauf, sie ist geritten. Mhm. Und ja, und ist dann eben, ja, eben so ziemlich viel und heiß Flüssigkeit eben halt mir die Schenkel runtergelaufen. Ja. Und das hat sie nicht gemerkt? Nee, sie hat es nicht gemerkt. Und nach einer Zeit, also als sie dann gekommen ist oder gekommen war und ich danach dann auch, und habe ich zu ihr gesagt, guck mal, was da passiert ist. Ja, und da hat sie das gesehen, das war jetzt zutiefst peinlich und mir eigentlich total irgendwie gar nicht. sagen wir es doch gerade heraus, du fandst es geil. Ja, genau, richtig. Nun musst du 30 Jahre alt werden, um das herauszukriegen. Ja, eigentlich, ja, ich habe damit, also ich sag mal ganz einfach, Natursekt noch nie irgendwie Erfahrung gehabt. Davon bin ich jetzt ausgegangen, ja. Ja, genau. Und ich wusste weder, wie es so schmeckt, noch wie es eben sich anfühlt, wenn es dabei so eben halt so schmatzt, will ich mal sagen. Weißt du denn jetzt sogar, wie das schmeckt? Ja, genau. Wie und kam das denn? Also das ist jetzt auch wieder so ein passendes Thema zu dem Vergangenen, denn wir rasieren uns auch mit... Reden wir also auch noch über Schamhaar-Rasur? Genau, ja. Richtig. Und da haben wir dann eben festgestellt, eben, ja, dass uns das auch antört, eben halt mit Schamhaar-Rasur. Nachdem ihr das bei mir hier gehört habt? Ja. Ja. Ehrlich? Ja, genau. Ehrlich? Ja, doch, wir wollten das. Das ist ja wunderbar, wenn wir so inspirierend wirken, auch dass euer Sexualleben erstmal so richtig in Fahrt kommt durch unsere tollen Gespräche hier. Ja, doch, wir so will ich es. Die Sendung eigentlich jetzt ziemlich regelmäßig, also ich schon länger. Ja. Und ich hatte schon mal mit dir telefoniert über, ja, es ist schon ziemlich lange her, über Kindesmissbrauch beziehungsweise Nichtmissbrauch. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Nee, brauchen wir jetzt auch nicht vertiefen. Das ist dann ein ganz anderes Thema wahrscheinlich. Ja, ja. Und ja, und da war es halt so, dass uns das so inspiriert hat, komm, probieren wir es mal aus. Mhm. Und da haben wir das auch gemacht. Mhm. Und ja, gut, das war jetzt eigentlich mit ein Aufhänger, dass wir dann eben halt ziemlich häufig jetzt, sagen wir mal, Stellung 69, also ziemlich viel oral machen. Ja. Und als das eben halt vor zwei Tagen passiert ist, hat sie sich also nicht gereinigt, sondern wir haben gleich dann eben halt die Initiative ergriffen und gleich Stellungswechsel gemacht. Und ja, und somit konnte ich es kosten, will ich mal sagen. Ja. Und das hat dich nicht angeekelt? Nein, ich habe mir es wirklich, wie gesagt, viel schlimmer vorgestellt. Mhm. Also viel krasser, viel derber, viel geschmacklich einfach eklig, total eklig. Ja. Man kriegt es ja eigentlich so von Kindesbeinen auch so mit, also das ist bah. Ja. Will ich mal so sagen, ja. Aber ist es jetzt wirklich so, dass sich das sogar geschmacklich, aufgrund des Geschmackes erregt und geil macht? Also am Anfang war es so, dass dieser Geruch, es war dann mir irgendwie, ich sag mal, scheißegal. Also es war nun mal passiert und ich hab's gerochen und denke ich mir, ist jetzt egal, jetzt musst du da durch, egal wie. Und wenn ich, wie gesagt, mit dem Kopf über der Kloschüssel hänge, aber es war, also war wirklich sehr angenehm. Also es war wirklich nicht so, dass man sagen muss, also da gibt es wirklich schlimmere Gerüche, will ich ja sagen. Ja, also durch diesen Zufall quasi, ne, ja, bist du jetzt auf den Geschmack gekommen. Ja, will ich mal behaupten. Und natürlich in kleinen Mengen, also dass ich da jetzt so begossen werde. Muss noch nicht sein, vielleicht in einem Jahr, ne, oder in ein paar Monaten, wenn du so weitermachst. Weiß ich nicht, kann sein, ja. Ist denn deine Frau, ihr seid verheiratet, ne, sagtest du? Ja. Ist deine Frau das denn jetzt nach ein paar Versuchen und Praktiken immer noch peinlich oder genießt sie das, dass du es schön findest? Also direkt danach war es ihr wirklich ultra peinlich. Gell? Mhm. Und wie ich sie doch lieben würde, dass ich das eben halt mitgemacht hätte. Aber ich würde mal sagen, jetzt taut sie so langsam auf. Ich meine, letztendlich ist das ja auch ein tolles Kompliment für den Partner. Ja. Das heißt, man akzeptiert ihn. Also es gibt ja kaum eine Steigerung noch, ne? Dass man das Körperliche auch noch, dieses auch noch akzeptiert von dem Partner und das schön und geil findet. Also wir lieben uns wirklich tierisch. Das ist wirklich das ist die beste Beziehung, die ich jemals in meinem Leben hatte. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Ja, also wir kennen uns seit 4 Jahren und verheiratet seit 2. Ja. Und ja, meine Birgit liebe ich über alles. Deine Birgit. Könnte es denn sein, dass deine Birgit jetzt vielleicht auch mal sagt, ach Stefan, pinkel mich doch auch mal an? Das glaube ich weniger, ja. Das ist, ich denke mal, sie mag vielleicht, dass ich es machen würde. Ja. Aber nicht rumgedreht, das glaube ich mal nicht. Das nicht? Das denke ich nicht. Obwohl sie jetzt irgendwie keinen Ekel hätte, jetzt sagen wir mal, nein, weiß, Blasen oder eben halt schlucken, ist kein Thema. Ja, ist kein Thema. Aber das ist natürlich dann noch eine Stufe härter, ne? Ja, genau. Guckt Birgit uns zu heute Abend? Nee, also wir sind jetzt räumlich getrennt aufgrund beruflicher Tatsache und ja, da ist es jetzt so, dass sie guckt weder noch. Aber du wirst mich ganz, ganz, ganz herzlich wirst du Birgit von mir grüßen. Natürlich, ja. Mache ich. Und du hast uns erzählt von einer neuen sexuell-erotischen Entdeckung. Ja, genau. Das ist doch wunderbar. Ja, ist wirklich tierisch. Und ihr rasiert euch auch fleißig seitdem. Ja, genau, ja, richtig. Auch ist wirklich toll, weil das kann man wirklich gut einbauen ins Spiel. Und gut, ich muss auch dazu sagen, vorher hat sie sich auch immer regelmäßig gestutzt, will ich mal sagen, weil sie das eben halt nicht so mag, wenn sie die Tage hatte, dass das unten so alles so verklebt ist. Kann ich auch irgendwo verstehen. Aber jetzt so ganz glatt, so wie ein Babypopo oder so, ne, das war das halt durch eure Inspiration, will ich mal sagen. Ja. So soll es bei uns weitergehen, ich hoffe das. Ja, wer weiß, was du hier noch alles lernst bei uns, auf welchen Trip du kommst. Ja, ich bin wie gesagt schon seit längerem, also Stammkunde, will ich mal sagen, ich gucke schon lange zu. Jetzt habe ich noch mal eine Frage. Und zwar, ist das denn mit deiner Fidel Castro-Cabby? Ja. Gefällt die dir denn wirklich? Die gefällt mir ausgesprochen gut und sie liegt immer schön hier neben auf meinem Studiotisch. Ich kann es euch gerne noch mal zeigen. Ich ziehe sie nur während der Sendung nicht auf, weil das mit dem Kopfhörer mir zu dick und das passt irgendwie alles nicht. Es ist so wurstelig hier oben. Ja. Du findest sie nicht schön, das habe ich gerade schon gehört. Ja, eben. Ja. Aber es muss nicht sein. Es muss nicht sein, na gut. So ein Baseball-Cabby ist nicht schlecht, aber das, wie gesagt, viel Castro-mäßig, ist irgendwie nicht so magisch. Diesen bösen Ausdruck hast du bestimmt von Hella von Sinnen aufgegriffen, ne? Nein. Den hat sie nämlich kreiert. Ehrlich? Ja. Oh Mann, das ist purer Zufall. Ich habe euer Buch noch nicht. Damals war es vergriffen. Dann wird es aber Zeit. Ja, es wird echt Zeit. Sie pflegt meine Kappe immer, die räudige Fidel Castro-Kappe zu nennen. Ehrlich, was ein Zufall. Ja. Das gibt's hier gar nicht. In diesem Sinne auch gleich Grüße an Hella und Conny. Ja, die liegen jetzt bestimmt im Bett und gucken uns zu. Genau, denke ich auch, ja. Stefan, schöne Grüße an Birgit nochmal. Ja, mache ich. Und stopp die Autogrammkarte. Ich habe damals schon mal nach einer Autogrammkarte gefragt und da wurde keine Adresse aufgenommen. Oh, so geht's natürlich nicht. Du legst aber jetzt nochmal auf und meine Leute im Hintergrund rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, das ist alles klar. Tschüss, Stefan. Viel Spaß weiterhin. Danke, bei allem. Tschüss. Es geht weiter mit Nico und Nico ist 25. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Nico. Ja, was ist das Thema? Habe ich ein Thema, sag ich mal, was vielleicht nicht jedermanns Sache ist, beziehungsweise was du vielleicht auch noch nicht hattest. Und zwar fällt es mir sehr, sehr schwer, eine Partnerin, sag ich mal, kennenzulernen, die, oder sagen wir mal so, dass ich wünsche mir eigentlich eine offene, ehrliche, vor allem sehr, sehr treue Beziehung, aber ich schaffe es nicht halt durch meinen Beruf, in Anführungsstrichen, jemanden kennenzulernen, der dafür auch bereit ist. Jetzt sind wir natürlich alle hochgespannt, was für einen Beruf du hast. Ja, und zwar, ich glaube, der Allgemeinberuf heißt Animateur. Mhm. Und ich bin da eigentlich speziell Tanzchoreograf, sagen wir mal so. Und das bist du, Tanz? Choreograf. Tanzchoreograf. Ja, was genau. Ist denn das? Ja, das hat eigentlich damit zu tun, der Tanzchoreograf ist eigentlich dafür zuständig, dass er eine Entwicklung, sage ich mal, von Abendshows, Bühnenabendshows, also die ganzen Tänze, die ganzen, sag ich mal, Musical-Einschnitte oder diese ganzen Shows, die halt da unten... Also ein ganz durchaus seriöser Beruf. Also du studierst keine Sex-Shows ein oder so. Nein. Ganz Shows im Fernsehen und auf Bühne, bei Musicals, wie du sagst. Ja, genau, das eigentlich umzusetzen, sagen wir mal so. So, und damit, wegen diesem Beruf, hast du Probleme, eine Frau kennenzulernen und ihr treu zu sein, bei ihr zu bleiben? Nein, nicht andersrum. Es ist genau eher andersrum. Und zwar, sag ich mal, es ist halt durch dieses... sagen wir, teilweise negative Klischee, was er sich alle in den Jahren gebildet hat, um diesen Beruf Animation, dass halt es viele, sag ich mal, meiner Kollegen von früher das eigentlich schamlos ausgenutzt haben, diesen Beruf, sag ich mal, in Sachen Frauen. Und für mir selber. Also die haben im Klartext, die haben die ganzen Mädels vernascht, ja, genau, die sie eigentlich nur trainieren sollten auf der Bühne. Ja, nicht so unbedingt, also nicht auf der Bühne, sondern so allgemeine Gäste, sagen wir mal so. Und sagen wir mal, die Leute, die eigentlich im Endeffekt wirklich sehr, sehr einsam sind oder beziehungsweise die eigentlich auf dieses Ganze, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Gott verzeih mir jetzt den Ausdruck, rumgestöpsel, keinen Bock haben oder beziehungsweise die einfach nicht dazu bereit sind oder das einfach nicht möchten auch, dass die halt wirklich, sagen wir mal, teilweise unter der Einsamkeit, sag ich mal, leiden, wenn sie jemanden kennenlernen und dann... Mir ist das Problem nicht griffig, was du erzählst, Nico. Mir ist es nicht griffig. Du machst einen Job, du bist Choreograf für irgendwelche Tanzgruppen und hast Probleme mit Frauen. Ja. Ja, nein, also nicht jetzt, sagen wir jetzt mal im Allgemeinen. Und du hast gerade am Anfang, du hast mich gerade so interessiert gemacht am Anfang, ob ich dieses Problem überhaupt schon mal hier gehört habe. Das klingt mir für ein ganz normales Beziehungsproblem, was du da hast. Ja, sag ich mal, also mir fällt es schwer, jemanden davon zu überzeugen, wirklich was Liebevolles aufzubauen, weil das Erste, was man, wenn man gleich hört, Animateur, der kann das eh nicht, der kann das eh nicht, sagen wir mal, voll halten, beziehungsweise glaubt er eh nicht dran und ich mache was mir, oder ich gehe mit ihm eine Bindung ein und ich weiß ganz genau, dass er sowieso, wenn er, sag ich mal, wieder im Ausland ist, dann sowieso nicht mehr dran denkt, ne? Ja. Und von jemandem zu überzeugen, das ist halt schwer, dass man halt nicht so denkt wie viele andere auch. Ja, glaube ich, das geht nur in dem Maße, in dem du dich gut und ordentlich Frauen gegenüber verhältst. Dass du dich wieder dem Klischee verhältst. Ne? Eben, das tue ich ja nicht. Also ich verhalte mich ja nicht wie eben dieses Klischee. Ich meinte auch nicht wie dem, sondern wieder dem Klischee. Ne? Also anders als das Klischee. Besser, du musst besser sein einfach. Du musst nicht einen Choreograf darstellen. Ja, also ich habe wirklich, ich habe wirklich keine Lust, sage ich mal, Frauen reihenweise zu vernaschen. Ja. Möchte ich nicht. Dann würde ich sagen, tu es nicht und ich wünsche dir dabei viel Glück. Bye, bye. Barbara ist dran und Barbara ist 20. Ja, guten Abend, Domi. Hi, Barbara. Hi. Dein Thema. Also mein Problem ist also, dass ich, sobald es dunkel wird, tierische Angst bekomme. Vor jetzt, allen Dingen, wenn jetzt ich... hast du Angst im Moment. Ja, jetzt im Moment. Ja. Wo bist du im Moment? Ich sitze im Moment bei uns zu Hause im Haus, im Wohnzimmer. Ja, bist du alleine in dem Haus? Ja, also mein Lebensgefährte, der ist ein bisschen älter als ich und der ist oft auf Geschäftsreise, sodass ich halt dann manchmal eine ganze Woche alleine bin. Wie groß ist das Haus? Ach Gott, also das hat einen ausgebauten Keller und dann halt die Etagen, also zwei, drei Etagen. Ja. Und die Angst bezieht sich eigentlich immer nur auf die Dunkelheit oder auf die Tatsache, dass du da allein in dem Haus bist? Also auf beides. Also wenn ich nicht alleine bin, wenn ich Besuch da habe abends oder halt mein Freund da ist, dann hält sich das in Grenzen. Ja, dann reicht es auch, wenn dann zum Beispiel im Schlafzimmer kann ich es auch nicht haben, wenn es ganz dunkel ist, dann ist auch immer ein kleines Lichtchen brennen. Mhm. Aber das ist dann nicht so schlimm, weil ich ja dann nicht alleine bin. Vor was hast du Angst? Genau. Ich weiß es nicht, das ist bei mir schon so, seit ich denken kann, dass ich halt in der Dunkelheit Angst bekomme. Ja, ich kann auch nicht im Dunkeln sein, ich habe dann auch... Was machst du dann, wenn du diese Angst hast? Ich mache im ganzen Haus das Licht an, gucke bis morgens 3-4 Uhr Fernsehen, gehe dann ins Schlafzimmer, mache dort den Fernsehen an und... Barbara, wir beide stellen uns mal folgende Situation vor. Ich bin ein böser Sadist und nehme dich, Barbara... Ja. Geh mit dir in einen Kellerraum, setze dich in eine Ecke, mach mich ganz schnell davon, schließe die Tür ab und mach das Licht aus. Und du sitzt voll in vollkommener Dunkelheit alleine da. Was passiert dann? Und dann fange ich an zu schreien und fange an, gegen die Wände zu schlagen und an den Türen zu rütteln und werde total hysterisch. Das funktioniert also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was machst du, wenn du tagsüber in den Keller musst? Auch immer nur mit Licht? Ja, immer nur mit Licht. Mhm. Ja. Also nun könnte man sagen, viele Leute haben so ein bisschen Angst vor der Dunkelheit, aber ist es bei dir schon doch so ausgeweitet und so entwickelt, dass dich das in deinem ganz normalen Alltag schon sehr einschränkt, diese Angst? Ja, das kann man so sagen. Das ist auch nicht nur diese Angst vor der Dunkelheit, das ist auch, dass ich habe halt immer Angst, permanent, dass irgendetwas passieren könnte. Vor was hast du Angst genau? Für was könnte passieren? Das kann ich nicht genau beschreiben, dass halt irgendwas Schreckliches passieren könnte. Und wenn mein Freund, so wie jetzt, unterwegs ist, auf Geschäftsreise ist, und dann muss der mich auch regelmäßig anrufen, ja, und muss auch immer für mich erreichbar sein, damit ich mir sicher sein kann, dass es ihm gut geht und dass ihm nichts passiert ist. Und ich bin vor kurzem auch erst Mutter geworden und habe gedacht, dadurch würde es vielleicht ein bisschen besser werden. Aber ganz im Gegenteil, das ist also noch schlimmer geworden dadurch, weil ich jetzt halt auch noch Angst habe, dass dem Baby irgendwas Schreckliches passieren könnte. Du hast den Eindruck, dass diese Angstgefühle immer stärker werden. Ja. Und das hast du, seitdem du quasi dich erinnern kannst. Ja, also ich kann mich erinnern, früher, als ich noch kleiner war, mein Bruder, der ist 10 Jahre älter als ich, und der hat mich halt immer damit geärgert, dass er mich ins Kinderzimmer eingesperrt hat und Licht ausgemacht hat, wie große Brüder halt so sind. Ja. Und ich hatte schon immer Angst vor der Dunkelheit. Nervt das deinen Partner? Gibt es da schon so Situationen, wo er sagt, nun hören wir endlich auf damit? Ja, nerven tut ihn nicht. Er toleriert das halt, ja, aber er versteht es halt einfach nicht. Ja. Also mit dir könnte man keinen lauschigen Spaziergang durch einen dunklen Sommerwald machen, das geht nicht. Im Sommer. Nee. Das geht nicht. Nee, das wird gar nicht. Wie schade auch. Stell dir mal vor, eine romantische, heiße Sommernacht und wir beide gehen spazieren durch den Wald. Wäre das auch nichts? Nein. Auch wenn ich dich fest an die Hand nehme? Nein. Und sagst du dir, Barbara, es kann überhaupt nichts passieren? Nein, weil das ist dunkel, ja. Und ja, ist klar. Wenn da irgendwas passiert, ja, man sieht ja gar nichts. Das ist für mich was ganz Bedrohliches. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ausgeprägt ist bei dir, dass du deshalb bereits in eine Therapie müsstest oder zu einem Psychologen oder Psychiater, weiß ich nicht. Deshalb würde ich vorschlagen, dass du dich mit meiner Psychologin, mit der Petra, jetzt noch ein paar Worte unterhältst. Die kann das vielleicht ein bisschen besser diagnostizieren, ob es nötig ist, dass du schon mal eine professionelle Beratung vielleicht in Anspruch nimmst. Okay. Könnte vielleicht sein, Barbara, wenn das doch so sehr in dein Alltagsleben reingreift. Ja, es ist halt auch schon so lange, ja. Nur konnte ich es halt die ganze Zeit, konnte ich es irgendwo eingrenzen. Ich habe dann halt Alternativen gefunden, ja, dass ich mir dann das dann halt so eingerichtet habe, dass ich halt, wenn es dunkel wenn es halt dunkel geworden ist, dass ich dann halt entweder nicht alleine gewesen bin oder dass ich das Zimmer gar nicht mehr verlassen musste, ja. Also muss das für dich ja auch ein richtiger Horror jetzt sein, wo dein Lebensgefährte nicht da ist, ne? Ja. Du alleine in dem Haus bist. Ja. Machst du denn irgendwann zum Schlafen das Licht aus oder schläfst du sogar bei Licht? Ich schlafe auch mit Licht. Du schläfst bei Licht sogar? Wenn er nicht da ist, dann mache ich halt das normale Licht an, und wenn er da ist, dann haben wir so ein blaues Dimmerlicht ist das. Aber wenn er nicht da ist, dann mache ich das ganz normale große Licht an. Und lasse den Fernsehen zusätzlich noch laufen. Während du schläfst? Ja. Mit Ton? Ja. Das ist aber schon krass. Oder kannst du bei schlafen? Ja, das ist die einzigste Möglichkeit für mich, wie ich dann überhaupt einschlafen kann, wenn ich alleine bin. Also ich glaube, wo du das jetzt auch nochmal so erzählt hast, dass du schon darüber nachdenken solltest, professionelle Hilfe aufzusuchen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, weil das ist ja kein haltbarer Zustand. Mhm. Ja. Das hat seine Ursachen, und da muss man gemeinsam mit einem Psychologen, mit einem Arzt, müsstet ihr gemeinsam daran euch rantasten, was die Ursache ist. Es könnte ja sein, dass es immer schlimmer wird und dein Leben immer mehr behindert. Ja, weil woher will ich denn wissen, dass ich immer jemanden habe, der immer bei mir ist? Mhm. Ja. Du legst bitte auf, ja, und die Petra ruft dich gleich wieder an, Barbara. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Michael. Ja, hallo. 35 Jahre alt. Ja, hallo Domian, ich grüße dich erstmal. Ja, hi. Ich wollte nur fragen, ob du schon weißt, dass du eine Kultfigur geworden bist mittlerweile. Eine Kultfigur? Ja, weil das sagt mir jeder, mit dem ich mich über dir und deine Themen unterhalte. Ja. Und dann noch eine Frage: Kann man dich nicht klonen lassen, dann wählen sie so viele Leute nicht die Finger blutig, weil dann haben sie mehr Möglichkeiten, mit dir zu reden. Ja, mal gucken, ob man mich klonen lassen kann. Wir wollen da mal ein bisschen vor. Das ist nicht so recht, aber mein Thema eigentlich ist das Thema, was du vergangene Woche hattest, wozu ich auch angerufen habe. Und zwar ging es dort um die Rasur, um die Ganzkörperrasur. Es ist wirklich verrückt, was wir da lostreten. Ihr redet alle so gerne über dieses Thema. Ja, das ist komisch. Es ist wirklich wahnsinnig, was wir da an Feedback bekommen. Ja, vielleicht sollte man darüber nochmal einen Sonderabend machen. Ja, aber nun bist du da, und das ist ja schon mal interessant. Und du hast dazu auch was beizutragen. Ja, vielleicht eine kleine Geschichte, dass bei mir meine... warte mal, ich muss gerade ein bisschen leiser machen. Bitte, ja, es halt und schallt schon. Und zwar die Geschichte ist die, dass ich nicht aus sexuellen Anreiz seinerzeit dazu gekommen bin, zu einer Rasur oder Ganzkörperrasur, wo ich eigentlich nie daran gedacht habe, mich zu rasieren. Auch nicht im Gesicht, weil ich habe immer so ein 3-Tage-Bart. Ja, und dann kam es einfach an einem schönen Sommerabend, wo ich mit meiner damaligen Partnerin, die mit Sicherheit jetzt zuhört, und da bestimmt schon irgendwo in Dreieck springt, naja, egal. Ich hoffe, dich jetzt schon an der Stimme erkannt hat? Ja, klar, ich gehe mal davon aus. Ne? Also, hallo, meine kleine Prinzessin. Ja, hallo Prinzessin, ich grüße auch. Sie war schon mal gemein. Auf jeden Fall saß ich da mit ihr und dann an einem schönen Essen und sie krabbelte mir im Nacken rein und fühlte dann irgendwo so im Nacken irgendwie und schaute sich das an, was sie gefühlt hat. Und es waren, glaube ich, Flöhe oder Läuse. Da. Ja, und da, wie gesagt, ist das Problem folgendermaßen gewesen, dass ich erstmal aufgestanden bin und gesagt, das kann nicht sein und so weiter. Es war ein Scherz von ihr und so weiter. Hat sich aber herausgestellt, dass ich doch massiv, also wir beide massiv, irgendwie mit den Tierchen behaftet waren. Mhm. Wir sind dann nach Düsseldorf zu meinem Spezialisten gefahren und der hat uns das bestätigt. Wo warst du denn überall behaftet mit diesen Tierchen? Ja, also normalerweise sagt man ja, im Schambereich sind andere Flöhe oder Läuse. Ja, Moment, das ist ein Unterschied. Waren es Läuse oder waren es Flöhe? Ich gehe mal davon aus, es waren Läuse. Mhm. Weil Flöhe sollten eigentlich Tiere haben, Läuse haben die Menschen so. Ne? Aber man sagt, man hat irgendwie im Schambereich andere Läuse als auf dem Kopf. Nur bei mir waren sie komplett durch irgendwo, unter den Armen, im Schambereich und eigentlich auch im Bartansatz schon so weiter. Ekelhaft. Das kann ich dir sagen. Und kann man die... Wie? Du lebst damit total und du weißt das gar nicht. Sieht man die? Nein, das siehst du nicht. Du merkst es auch gar nicht. Aber als sie dir in den Nacken gegriffen hat... Ja, das kriegst du eigentlich gar nicht mit. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr sauberer, eitler Mensch und ich... Aber du sagst sogar, dass deine Partnerin, die Prinzessin, dir in den Nacken gegriffen hat und sie hatte dann irgendwie was in der Hand, eine Art Laus oder Floh. Ja, sie hatte so eine Art Floh. Das heißt also, aber, man kann es doch sehen mit bloßen Augen. Ja, man kann es sehen. Sie sagte, sie kennt sich da ein bisschen drin aus, weil sie mal Apothekenhelferin war und von daher auch so mit was schon zusammengekommen ist. Mein Gott, wie sah es da zwischen deinen Beinen aus? Wenn also nicht ganz so schlimm wie im Nackenbereich, nicht aber ganz so schlimm, der Gedanke, dass ich also überhaupt solche Tierchen in mir habe, wo grauenhaft. Konnte ich eigentlich nicht mehr klarkommen, obwohl man innen drinne, wie man sagt, so 1000 Bakterien und Viren und Parasiten hat. Juckt aber das, die bekommt man da nicht mit. Ja, juckt das nicht? Gar nicht. Gut, vielleicht ein Jucken im Sommer, wenn du ein bisschen schwitzt im Nacken, dann kratzt dich vielleicht mal ein bisschen mehr, wenn es halt von dem... Aber nimmt man da nicht eine Lupe oder sowas und guckt da genau hin und versucht die Beinchen zu entdecken? Ab dem Tag war es dann halt aktuell. Dann wurde die Lupe eingesetzt und auch schwere Chemikalien. Ja. Der Arzt hat uns da so Präparate irgendwo verschrieben. Und die haben wir dann auch direkt massiv eingesetzt. Ja, sodass wir unsere Haare so damit massiv gewaschen haben. Wir haben dann den Teil der Ganzkörperrasur erfahren, indem ich also mich dann auch direkt von meiner damaligen Freundin hat rasieren lassen und ich habe sie rasiert und das war eigentlich der Moment irgendwo, wo das interessant wurde. Ja, das wurde also so interessant, dass man danach auch Sex hatte, beziehungsweise... Trotz Läuse. Ja, trotz Läuse, weil das war total erotisch, wo ich zum ersten Mal mein Leben eine Frau komplett rasiert habe. Ja. Also das komplett, eine Frau ist ja nicht so viel, Haare also, da, aber so im Schambereich und dann noch mit Licht und mit Lupe. Also ihr habt euch erst mit den Chemikalien eingerieben, als die Haare noch dran waren. Und dann habt ihr euch rasiert. Ja, klar. So am Kopf, die Haare haben wir gelassen, ne, weil ich wollte also nicht meine Haare und ihre Haare komplett entfernen. Ne. Wir hatten also auch sozusagen zu Hause Quarantäne. Wir mussten also auch alles immer ständig reinigen. Bettwäsche, Handtücher auf 90 Grad und so weiter. Und hatten uns also regelmäßig mit diesem Zeug auch eingerieben. Also es kam dann zu der Ganzkörperrasur. Und auf diese Weise plus Chemikalien habt ihr die Läuse verloren. Ja. Wie lange habt ihr diese Chemikalien anwenden müssen? Also man sagt normalerweise eine ganze Packung durch, das wären dann so 10, 14 Tage gewesen, das haben wir auch gemacht, also ich garantiert, weil das war mir eigentlich zuwider, aber die Läuse wurden nachher vergessen, weil die Sache an sich war interessanter, wie die Läuse zu behandeln nachher. Ne? Weißt du, wo ihr oder wo du sie dir geholt hast? Kann ich dir nicht sagen. Weißt du nicht? Also ich habe doch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil meine damalige Freundin halt irgendwo vermutet hatte, dass ich mich irgendwo angesteckt hatte, wo es hätte nicht sein sollen, aber... War es denn so? Jetzt im Nachhinein können wir darüber reden. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht beschwören, ich kann nicht sagen ja oder nein, definitiv, ist schon zu lange her und ich weiß nicht gar nicht, wie lange ich die Haare hatte. Also ich will nicht sagen, dass ich regelmäßig unvoll gewesen bin, im Gegenteil, weil das war ja die Frau, mit der ich das auch gemacht habe, mit der habe ich auch noch viele andere Sachen gemacht. Also haben die Läuse letztendlich euch auch zu einer neuen sexuellen Erfahrung gebracht? Ja, mich zumindest, weil es war für mich nicht einfach, mich breitbeinig irgendwo wie im Gynäkologenstuhl auf der Couch zu legen, mit einem Handtuch drunter und mich von meiner Freundin mit hellem Licht mit einer Lupe rasieren zu lassen. Wie siehst du heute aus? Also ich bin wieder bereits behaart. Ja, überall. Schon einige Jahre her, obwohl ich das unter den Haaren beibehalten habe. Hm. Und nach deiner letzten Sendung, ich ernsthaft am Überlegen bin, ob ich mich nicht auch im Schambereich rasiere. Weil ja. Ich finde das sehr ästhetisch. Ja. Also ich würde sagen, Michael, rasier dich doch mal demnächst oder vielleicht während der Sendung oder nachher nochmal im Schambereich. Ne? Ja. Ist doch eine ganz gute Erfahrung. Mal wieder, du hast es ja schon einmal erlebt. Und dann sieht man weiter. Hast du eine Freundin wieder im Moment? Im Moment nicht, aber Nein. Vielleicht finde ich ja damit mal irgendwann eine neue Freundin. Vielleicht hast du dann wieder Bombenchancen. Ganz genau, ja. Ja, Jürgen, dann noch alles Gute. Michael, danke. Ja, danke dir. Alles Gute. Ich habe eigentlich noch andere Sachen, mit denen ich gerne über dich sprechen möchte, aber wie gesagt, ein Thema reicht, glaube ich. Alles klar, ich wünsche alles Gute. Jürgen, alles klar. Tschüss, tschüss, bye, Michael. Bye. Ciao. Ihr Lieben, ein Hinweis in eigener Sache. Wer von euch möchte sich einmal gerne mit mir persönlich unterhalten? Also nicht nur am Telefon, so wie wir das hier gewohnt sind, sondern wirklich persönlich vis-à-vis, Aug in Aug. Nächste Woche Freitag, und zwar am 12. März, besteht dazu die Möglichkeit, wir bauen mitten in Köln ein Domian-Studio auf, am Rudolfplatz. Und jeder, der Lust hat, kann vorbeikommen und kann zu mir in das Studio hereinkommen und sich mit mir unterhalten, über was auch immer, über welches Thema auch immer. Übertragen wird das Ganze vom WDR Fernsehen und von Radio 1 Live. Die Sendung heißt Domian Extra. Nächste Woche Freitag, 12. März von 0 Uhr bis 2 Uhr in Köln am Rudolfplatz. Vielleicht kommt ja der eine oder andere auch vorbei, der sich gerade frisch Schamhaar rasiert hat, und wir reden darüber oder gucken uns das vielleicht auch an, also wie sich das alles ergibt. Also ihr seid herzlich eingeladen, kommt nach Köln nächste Woche Freitag, 12. März. Am Rudolfplatz steht ein Domian-Studio. Und da könnt ihr ganz einfach reinkommen und euch mit mir unterhalten. Über jedes Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Jetzt geht's aber hier weiter mit Telefon. Und ich begrüße herzlich die Uta. Und Uta ist 42. Ja, hallo Domian. Uta. Erstmal deine Sendung, also mach weiter so. Ja. Und diese Vorgängerin, also nicht dieser letzte, der jetzt dran war, sondern die Vorgängerin, also Angstzustände kenne ich. Die Barbara, die Angst vorm Dunkeln hat, ja. Ja. Mhm. Also Angstzustände orientieren sich immer auf irgendwas, egal auf Dunkelheit oder auf Straßenbahn oder Busse oder Bahn oder, aber sie gehört unbedingt in eine Therapie, würde ich sagen. Ja. Ne? Das war so dein Feedback auf die Barbara. Du hast aber ein eigenes Thema noch. Ich habe ein eigenes Thema, ja. Und zwar eigentlich Romeo und Julia, ein paar Jahre später. Bloß zwischen uns steht nicht die Familie, sondern der Betreuer von dem Menschen, weil der in der Psychiatrie lebt. Moment, es geht um dich und einen Mann. Ja. Und dieser Mann lebt in der Psychiatrie. Ja, und ich weiß auch noch nicht, ob es in Selbstmord endet oder nicht. Wie hast du diesen Mann kennengelernt? Ich bin Pflegerin in der Psychiatrie. Ach, du hast ihn im Rahmen deines Berufes kennengelernt? Ja. Ah ja. Weswegen sitzt er oder ist er in der Psychiatrie? Er hatte vor ungefähr, er ist jetzt 29, hat ungefähr vor 10 Jahren einen Autounfall gehabt. Hm. Und erstmal Koma gelegen und dann ein paar Jahre Reha. Mhm. Ne? Und dann hat er zu Hause gelebt, 2 Jahre. Und konnte dann aber irgendwann mit der Einsamkeit nicht mehr fertig werden. Ne? Aber er hat keine Gehirnschäden davon getragen. Hat er auch. Hat er auch. Mhm. Also ist aber nicht, meiner Ansicht nach, ist er nicht psychisch krank. Mhm. Was die Ärzte also so sagen. Mhm. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, hat zu Hause gelebt, also eine eigene Wohnung gehabt. Aber die Freunde wurden immer weniger. Mhm. Die Einsamkeit hat ihn dann aufgefressen. Also wie gesagt, Freunde wurden immer weniger. Und letztendlich hat er getrunken, gekifft und Musik laut gemacht. Die Nachbarn haben sich beschwert. Mhm. Und er wurde dann eines Tages eingeliefert in der Psychiatrie. Ja. Und seitdem kam er da auch nicht mehr raus. Wie viele Jahre ist er jetzt in der Psychiatrie schon? Ja, er kann das schlecht sagen, weil er hat auch irgendwie das Zeitgefühl verloren. Aber du musstest als ehemalige oder als Pflegerin oder Betreuerin doch wissen, wie lange er da drin ist. Nee, also wir haben keine Einsicht in die Akten, ne? Ach so. Das, naja, aber wie lange kennst du ihn denn schon? Ich kenne ihn jetzt 5 Monate. 5 Monate? Mhm. Und du arbeitest immer noch mit ihm zusammen? In der großen Psychiatrie in... Du musst ja nicht sagen, wo. In Niedersachsen. Mhm. Und ich bin, seitdem das bekannt wurde, dass wir ein Verhältnis zusammen haben, also eigentlich platonisch, ne? Mhm. Bin ich versetzt worden in ein anderes Haus. Mhm. Ich habe ein Hausverbot. Ich habe die Kündigung gekriegt. Und bloß, weil ich diesen Mann eigentlich heiraten will. Moment, bist du jetzt versetzt worden oder bist du gekündigt worden? Alles. Du bist also erst versetzt worden und dann hast du die Kündigung bekommen. Ja. Mhm. Wie hat man das denn überhaupt rausbekommen, dass du eine platonische Beziehung... Das lässt sich doch nicht so verheimlichen. Das irgendwie kommt das dann raus. Und wir haben es lange genug versucht zu verheimlichen, aber irgendwie kam es dann doch so. Habt ihr miteinander geschlafen? Möchte ich jetzt nicht so sagen, weil es könnte ja jemand zuhören und dann heißt es wieder Unzucht mit Schutzbefohlenen. Mhm. Also das möchte ich jetzt nicht so... Weil der Vorwurf natürlich, wenn man eine bestimmte Sichtweise hat, berechtigt ist, ne? Ja. Obwohl wir sind uns mittlerweile eben so nahe gekommen, wir wollen heiraten. Mhm. Bloß zwischen uns steht der Betreuer. Mhm. Du bist keine ausgebildete Krankenschwester, ne? Ich bin Heilerziehungspflegerin. Erziehungspflegerin heißt das. Mhm. Heilerziehungspflegerin, ja. Und wie gesagt, also zwischen uns steht eigentlich der Betreuer. Und ist das eine geschlossene Anstalt? Nee. Also er kann raus, wie er will? Und ja, eben nicht, weil der Betreuer hat das Recht über ihn, obwohl er das eigentlich gesetzlich nicht hat. Aber ist der Betreuer nimmt sich das raus. Aber er ist nicht entmündigt. Es gibt's ja nicht mehr. Gibt's nicht mehr? Nee, Entmündigung gibt's nicht mehr. Mhm. Seit 1900, was weiß ich, wann war das? Ich komme aus dem Osten. Ja. Im Westen war es 1975, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Nimmt denn dieser, welche Rechte hat denn eigentlich der Betreuer? Eigentlich hat er das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihn. Er bestimmt die Finanzen und ärztliche Fürsorge. Aber dieser Betreuer nimmt sich halt viel mehr Recht raus, ne? Also dein Freund, nochmal ganz klar, dein Freund könnte nicht sagen, ich möchte jetzt entlassen werden und ich möchte mich auf eigene Beine stellen. Das geht nicht. Eigentlich könnte er das, ja. Warum tut das nicht? Weil der Betreuer zwischen uns steht. Das ist ja das. Ja, dann schalte du doch einen Rechtsanwalt von außen ein, wenn er sich alleine nicht wehren kann, dein Freund. Ja, er kann sich nicht wehren, nein. Ja, ich könnte einen Rechtsanwalt einschalten, klar, aber kostet wieder Geld. Was machst du denn jetzt? Nimmst du deine Kündigung so hin? Ja, habe ich jetzt so hingenommen, alles. Mhm. Ich meine, du hast ja da nun sehr hoch gepokert, ne? Ja, ich habe alles verloren. Mhm. Ne? Im Prinzip, ich muss meine Wohnung aufgeben, wenn ich arbeitslos werde. Ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Mhm. Es sind so verschiedene Sachen, die da im Raum stehen. Ne? Aber es ist mir diese Sache einfach wert. Wieso? Ihn da rauszuholen, mit ihm zusammenzuleben. Mhm. Und er möchte das ja auch. Mhm. Er sitzt im Rollstuhl, hast du gesagt? Ja. Also auch ja, immer noch, heute auch? Ja. Mhm. Nun ist das aber auch eine sehr schnelle Entscheidung, ne? Nach 5 Monaten schon zu sagen, wir wollen heiraten. Warum alles so schnell? Ja, weil ich das erst eigentlich, wir wollten das erst eigentlich ganz anders. Und zwar wollte ich ihn draußen privat pflegen. Mhm. Und da hat ja der Betreuer schon gesagt, nein, der bleibt in dieser Einrichtung, in dieser Psychiatrie. Mhm. So wollten wir das eigentlich erst angehen. Mhm. Ja? Und wie gesagt, weil dieser Betreuer gesagt hat, nein, dann haben wir die Sache praktisch von hinten aufgerollt und jetzt eben mit Heirat. Und hast du denn noch Verbindung zu deinem Freund? Ja, klar. Ja. Aber ich darf ihn nur draußen sehen, weil ich habe Hausverbot. Aber warum? Das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Wenn er von sich aus entscheiden könnte, dein Freund. Ich möchte so und er so leben. Er kann ja normalerweise, aber... Ja, warum funktioniert das nicht? Ja, weil der Betreuer sagt nein. Ja gut, aber es gibt ja nicht nur einen Betreuer, es gibt ja eine Heimleitung, es gibt ja viele andere Menschen, an die er sich wenden könnte. Er, ja. er ist doch nicht der Sklave des Betreuers. Ja, im Moment sieht es aber so aus. Und warum wendet dein Freund sich nicht an einen Vorgesetzten des Betreuers? Ja, dann geht's übers Gericht. Und das wäre auch ist der nächste Schritt, was wir dann einleiten werden. Aber das muss man nicht. Gut, das Gericht ist natürlich auch noch der nächste Schritt. Aber der naheliegende Schritt wäre doch, die nächste Instanz innerhalb des Heims anzusprechen, also den Abteilungsleiter oder den federführenden Direktor oder weiß ich, wie das da heißt. Nee, warum? Der Betreuer ist ein Vormund sozusagen. Mhm. Gut, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Also wenn die Lage jetzt so ist, wie du sie geschildert hast, und ihr wollt zusammenkommen und es gibt da irgendeine Blockade, ja, dann hilft offensichtlich nur noch der Weg über den gerichtlichen Weg, über einen Rechtsanwalt. Ja, der rechtliche Weg. Doch. Und wenn das auch jetzt etwas kostet, das musst du dann halt investieren. Ja, muss ich. Ich habe jetzt so viel in Kauf genommen, so viel aufs Spiel gesetzt und so viel verloren. Ich muss diesen letzten Weg auch noch gehen. Du bist aber nicht weiter irgendwie, du hast keine Anzeige am Hals oder irgendetwas. Du hast lediglich eine Kündigung bekommen und das war's dann. Ja. Und aus diesem Grund eigentlich, ne? Also Uta, dann wünsche ich euch für eure Liebe, wie immer die verstrickt auch ist und wie seltsam das sich auch anhört, für eure Liebe, wenn sie von beiden Seiten her begründet ist, wünsche ich von Herzen alles Gute. Und setz alles. Ich finde gar nicht, dass das so seltsam ist. Das ist doch eigentlich ganz normal. Nee, so ganz normal. Es sind Menschen, die sich lieben und die nur den Wunsch haben, zusammenzukommen. Okay, schalte einen Rechtsanwalt ein, ich drücke dir die Daumen. Und hoffentlich könnt ihr euch dann wirklich eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ja, hoffe ich doch. Liebe Uta, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So Leute, jetzt sind wir überfällig. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 39 und 39 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit unserer Telefon-Talkshow Domian. Und wir sind heute ganz offen. Das ist ein offenes Talkradio, eine offene Telefon-Talkshow. Das bedeutet, ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. Just gerade reichte man mir drei Faxe rein. Von Thomas aus Büttelborn. Klingt auch lustig. Hallo Jürgen, ich warte sehnsüchtig darauf, dass du mal wieder einen Promi-Abend machst. Ist so etwas geplant? Wenn ja, wann und mit wem? Also, wir sind an einem spektakulären Gast. Es ist nicht der Bundeskanzler, damit können wir nicht dienen, aber es ist fast der Bundeskanzler. Ich will aber noch nicht sagen, wer es ist. Ich werde es euch rechtzeitig sagen, wenn wir eine definitive Zusage haben. Und dieser Gast wird dann so wie letztens Hans Meiser hier neben mir sitzen und er wird sich mit euch unterhalten. Und ihr könnt dann diesen spektakulären Gast alles fragen. Ich hoffe, dass das klappt. Dann schreibt mir Matthias Alex aus Lübeck. Domian, altes Haus. Ich bin zwar nur teilrasiert im Schambereich, also dieses Thema wird uns noch lange begleiten, aber ich würde dich gerne mal vertreten, wenn du in Urlaub fahren willst. Ich finde deine Sendung so geil, dass ich sie selbst gerne mal moderieren würde und du wirst es nicht glauben. Ich denke, ich pack's. So mag ich euch. Ich mag euch selbstbewusst und ich mag euch rasiert im Schambereich oder teilrasiert. Und ein Fax noch aus Holland, aus Rotterdam, und zwar von Lydia, und die schreibt: Lieber Domian, nach anderthalb Jahren habe ich dich wieder auf dem Bildschirm dank einer Satellitenschüssel. Liebe, viele Grüße und mach weiter so. Deine Lydia vom Motorschiff aus Rotterdam. Das finde ich ja sehr nett. Schöne Grüße nach Holland, in die Niederlande. So, Christine, 24 Jahre alt. Hallo. Hi. Bin ich jetzt drauf? Du bist jetzt drauf. Ja, gut. Okay. Ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz hören dich jetzt. Alles klar. Und Holland. Mein Thema ist, das war so in den letzten Sendungen schon ziemlich häufig, es geht um Call Boys bzw. Call Girls. Das hat mich sehr inspiriert. Ich habe auch im Moment viel Zeit, weil ich Semesterferien habe. Du bist eine Studentin. Genau. Was studiert sie denn? Architektur. Hey, ist schön. Ja. Und Lieblingsarchitekt? Bitte? Lieblingsarchitekt derzeit? Mies van der Rohe. Hey, ganz klassisch. Ja, aber nur, weil er im Moment durchgenommen wird, glaube ich. Okay. Okay, ich bin auch lesbisch. Ganz lange und ganz out und ganz offen und... Ganz lange schon, mit 24 Jahren. Wann hast du denn dein Coming Out? Ganz lange, also relativ lange. 2 Jahre? Nee, 7 Jahre. 7 Jahre. Und mich hat einfach gefragt, oder beziehungsweise ich habe mir die Frage gestellt, gibt es Call Girls für Frauen? Call Girls für Frauen. Und zwar lesbische Call Girls für Frauen. Diese Frage stellte ich mir letztens auch. So, und also ich würde das gerne machen, wenn man mich nur lässt. Also es gibt wirklich, du weißt, also nach deinem Wissensstand gibt es die nicht, oder wie? Gibt es die nicht. Ich habe in diversen Zeitungen nachgeguckt und ich habe auch beim Kölner Stadtanzeiger und bei... Ah, Kölner Stadtanzeiger. Es gibt doch sicher auch ganz schmuddelige Lesben, Pornomagazine und sowas, oder? Steht ja, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich wollte halt was, ich wollte halt die allgemeinen Blätter mal anfragen. Und die haben mir halt gesagt, dass man, wenn man sowas machen möchte, halt nur den Namen als Mannequin wird man dann angeschrieben. Mhm. Und die Telefonnummer dann wird dann angegeben und dann war es das halt. Also mehr darf man nicht schreiben. Mehr darf man nicht schreiben. Mehr darf man nicht schreiben. Also es gibt gar keine Möglichkeit, dich in einem seriösen Blatt auf dich aufmerksam zu machen. Richtig, so ist es. Das ist das Problem. Ich dürfte noch nicht mal Mannequins für Frauen schreiben. Das darf man nicht. Das darf man nicht? Nee, da war ich auch sehr erstaunt. Wer hat das gesagt? Der Kölner Stadtanzeiger? Ja, da muss man auch ein Gewerbe anmelden. Ach so, das hat vielleicht auch juristische Gründe. Bestimmt keine moralischen. Das ist ein ganz mit Sicherheit nicht, aber nein. Es hat... das ist ein ganz liberales Blatt. Ja, natürlich. Ja. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass sie jetzt an die Moral jetzt appellieren des Kölner Stadtanzeigers, sondern eher... Also wir stoßen auf ein großes, unter Umständen juristisches Problem, ne? Dass wenn Lesben Telefonsex anbieten, es dafür kein adäquates Wort gibt. Richtig, genau so ist es. Aber vielleicht gibt es... Es könnte ja auch sein, dass es Hetero-Frauen gibt, die einfach mal eine Frau anrufen wollen. Ja, die sind dann nicht mehr ganz hetero. Oder bi. Oder bi ein bisschen. Also, ein bisschen bi. Du würdest das gerne machen, so nebenher. Ja. Neben dem hochanspruchsvollen Architekturstudium würdest du gerne lesbische Frauen am Telefon verwöhnen. Am Telefon vielleicht nicht unbedingt, vielleicht eher treffen. Ach so, ich dachte, du wolltest Telefonsex mit denen machen. Nein. Ah. Nein, ich glaube, dafür bin ich auch nicht so geeignet. Ja, das gibt es aber, das weiß ich. Ich weiß aber, dass es Frauen und Mädels gibt, die lesbische Frauen bedienen. Ehrlich? Ja, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie die sich bekannt machen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Also, dieses ist jetzt ein Aufruf. Ihr lieben Lesben da draußen, Lesbieren, wenn ihr solche Damen in Anspruch genommen habt schon oder wenn ihr solche Dienste anbietet, meldet euch da bitte bei uns. Wir sind ganz scharf darauf zu erfahren, wie das so funktioniert und wie man sich publik macht. Zum Beispiel Christine, die gerne mal ein bisschen Geld nebenher verdienen würde mit scharfen Frauen. Ne? Genau so ist es. Echt, hättest du da keine Hemmungen, das zu machen? Ich glaube nicht, nee. Also ich hab mir das echt lange überlegt. Also erst war es nur eine fixe Idee und ich verfolge deine Sendung recht häufig, weil ich auch aufgrund des Studiums halt ziemlich oft nachts wach bin und irgendwelche Zeichnungen machen muss. Und da habe ich schon gedacht, so, und so wäre das was für dich. Und irgendwie schon, ich glaube schon. Aber ich glaube, wenn du dir so einschlägige lesbische Literatur und Zeitungen oder Magazine oder was es da so gibt, kaufst, müsstest du eigentlich auch darauf stoßen. Aber wir sind beide Laien auf dem Gebiet und, auf jeden Fall, und wir hoffen, dass wir vielleicht innerhalb der Sendung ein Feedback kriegen. Auf jeden Fall, wenn das heute noch passiert, werden wir das reinstellen. Wenn wir die nächsten Tage da irgendetwas an Informationen reinkriegen, werden wir dich damit irgendwie in Verbindung setzen mit den Leuten. Das ist sehr nett, danke schön. Du würdest auch alle Frauen bedienen, die bei dir anrufen würden? Also ich würde, glaube ich, erstmal fragen, was sie gerne möchten. Ich würde nicht alles machen. Das glaube ich nicht. Auf was für Frauen stehst du? Meinst du jetzt Haarfarbe? Alles so. Alter, Haarfarbe, dick, dünn, blond, eher schwarz. Eher dünn. Haarfarbe ist relativ egal. Etwas markanteres Gesicht vielleicht, aber nicht zu markant. Nicht zu markant? Also vom Alter her so? Alter ist von ja, so 26 bis 40, würde ich sagen. So, jetzt meldet sich bei dir eine 55-jährige, sehr dicke Frau mit einem super markanten Gesicht. Was dann? Und die will deine Dienste in Anspruch nehmen. Könntest du die verwöhnen, sexuell richtig geil machen? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht so sagen. Aber du würdest dich darauf einlassen und es versuchen. Ich müsste das wirklich dann darauf ankommen lassen. Mhm. Ich würde mir, glaube ich, Mühe geben. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich halt sagen, es tut mir leid. Mhm. Also da werde ich schon mir selbst ehrlich bleiben und dann... Vielleicht kann ich es auch gar nicht. Ich weiß es ja nicht. Wobei ihr es ja auch einfacher wieder habt als die Callboys. Die müssen ja mal einen hochkriegen. Ne? Du kannst das ja alles geschickt haben. Ich kann das ja alles vortäuschen. Genau, ja. Unter Umständen. Hast du eine Freundin im Moment? Nee, im Moment nicht. Das ist auch trotzdem ganz gut eigentlich. Aber ich meine, dann hättest du Probleme, ne? Wenn du jetzt eine tolle Frau hast, hättest an deiner Seite. Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber. Da hätte ich wirklich Probleme. Ja, glaube ich auch. Mhm. Hast du das mit irgendjemandem schon mal besprochen? Dass mit du doch niemandem. Niemand. Ich bin der Erste. Welche Ehre. Ja. Welch eine Ehre. Ja. Ich finde, dass wir Christine, unbedingt in Kontakt bleiben sollten. Ja. Nämlich auch im Hinblick darauf, wenn du das tun solltest, wärst du dann auch für mich die erste lesbische Frau hier in der Sendung, die so etwas praktiziert und mit der ich dann darüber rede. Und ich würde gerne über deine ersten Erfahrungen mit dir reden. Ich bin auch schon ganz gespannt und ganz aufgeregt. Ich werde auf jeden Fall mich noch mal kundig machen und werde mal in diverse Blätter gucken. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin sicher, dass wir auch eine Resonanz haben auf unser Gespräch jetzt hier. Ich hoffe das. Es schauen sehr viele lesbische Frauen in diese Sendung und wer weiß da was. Also ich werde da mal weiterschauen und wenn ich weitergekommen bin und meine ersten Erfahrungen gemacht habe, rufe ich auf jeden Fall nochmal an. Wohnst du hier in Köln, weil du gerade Stadtanzeige sagtest? Nee, ich wohne aber in der Nähe von Köln. In der Nähe von Köln. Ja. Wenn du das schaffst, bis nächste Woche vielleicht die erste Frau gehabt zu haben, könntest du, würde ich mich sehr freuen, nächsten Freitag zu mir auf den Rudolfplatz kommen. Da würden wir beide uns kennenlernen und du könntest von deinen ersten Erfahrungen sprechen. Vielleicht hast du es gerade mitbekommen. Nächste Woche Freitag ich auf dem Rudolfplatz in einem Studio und dann könnt ihr einfach vorbeikommen mit mir reden. Richtig so Auge in Auge, vis-à-vis. Um Gottes Willen, nämlich eine öffentliche Person. Ja, du bist ja eine öffentliche Person. Da bin ich ja eine. Was meinst du, was das? Ich vermute, du wirkst so ausgesprochen sympathisch. Ich könnte fast schwören, dass du auch eine sehr attraktive Frau bist. Ja, man sagt das. Was meinst du, die Frauen würden dir die Bude einrennen, wenn du erstmal bei mir in der Sendung, wenn du neben mir sitzen würdest, die würden dich alle erstmal ansehen können. Oh, dann habe ich ja einen gewaltigen Angriff. Ich glaube, das würde ich mir nicht vor. Ich weiß es nicht. Bist du denn ganz offen lesbisch? Oder? Ich bin sehr, ja, ganz weiß offen. Weiß Tante Trutchen in Wanne-Eickel keinen Bescheid? Absolut alle. Alle wissen Bescheid. Alle wissen Bescheid. Selbstbewusst, eine junge, selbstbewusste Lesbe. Ja, ja. Schön. Ich wohne hier auch in einer Hetero-Männer-WG. Auch toll. Und die habe ich auch schon ein bisschen aufgeklärt und hatten das überhaupt nicht. Das war sehr lustig. Ja, das finden die wahrscheinlich auch spannend, wenn du da deinen neuen Job antreten würdest, was du zu erzählen hast. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich habe es also noch niemandem erzählt, weil ich einfach mich noch nicht getraut. Ich habe damit auch überhaupt nicht. Es war halt einfach nur eine fixe Idee eigentlich. Und du wirst mir alles erzählen, ne? Wir machen das jetzt mal so aus. Du erzählst mir alles hinterher. Ne? Okay, ich will probiere wissen, das bis nächste Woche. Ich will wissen, auf was die Frauen stehen, die du dann bedienst, ne? Was du mit denen machen musst. Klar, ne? Kein Blatt für den Mund. Okay. Nächste Woche Freitag, 12. März, Rudolfplatz, 0 Uhr. Hoffentlich taucht da Christine auf. Okay, alles klar. Ich versuch's, ja? Ich bin Christine, die Lesbe, dann weiß ich was Bescheid. Alles die Architekturstudentin. Ja, gut. Tschüss, Christine. Tschüss. Tschüss. Tanja, 20. Ja, hallo. Hallo. Was reden wir beide? Über meinen Mann und das Sexualleben. Was ist denn da? Ist da was etwa nicht in Ordnung? Also ist jetzt am Freitag, ist das gut ein Jahr her, dass unser zweites Kind auf die Welt gekommen ist. Wie lange seid ihr verheiratet schon, Mensch? Seit 29. Mai sind wir 2 Jahre verheiratet. Eine junge Ehe. Ja, und wir haben eben schon 2 Kinder. Der große 2, der kleine wird jetzt 1 Jahr. Mhm. Und seitdem der kleine da ist, ist also überhaupt kein Sex mehr bei uns. Mhm. Überhaupt nicht. Also was mir auch sehr zu schaffen macht. Also liegt das an dir oder an dem Mann? Es liegt an dem Mann. Ja, es liegt an meinem Mann, ja. Also wenn ich ihn, ja zum Beispiel zieh mich auch sehr hübsch an und ja, gehe dann ins Bett und er liegt dann da schon und kannst du so ein bisschen vor ihm her oder eben so ein bisschen erotisch machen, will ich ihm das, ja. Mhm. Und dann dreht er sich um und sagt, ich will schlafen. Mhm. Das war nach dem ersten Kind war es aber anders. Nach dem ersten Kind war es anders, ja gut. Also Der erste war schon nicht richtig gewollt. Das ist ein Unfall gewesen. So, und mit dem zweiten natürlich gleich 4 Monate später war ich gleich wieder schwanger. War der zweite denn gewollt? Auch nicht so direkt. Also, habt ihr schon mal das Wort Verhütung gehört? Ja, ja. Wir haben aber vor dem ersten, sage ich jetzt mal, ein halbes Jahr auch ohne Verhütung geschlafen, wo ich dann auch krampfhaft gedacht habe, so jetzt, ich möchte ein Baby. Ich möchte unbedingt ein Baby, weil viele Freunde von mir Babys bekommen haben. Und ich habe mich da so drinne versteift, dass ich dann ja nicht schwanger geworden bin. Wo ich gedacht habe, so, ach Mensch, du bist noch so jung. Du kannst aus deinem Leben noch was machen. Du kannst mit deinem Freund in Urlaub fahren oder sonstige Sachen tun. Dass ich da gesagt habe, nee, ich gehe jetzt lieber arbeiten und mach was mit meinem Leben. Ja, und wie ich denn die Stelle antreten konnte, da war das vorbei, da war ich schwanger. Da habe ich dann gesagt, so, der nimmt mich bestimmt nicht, der Chef. Und hat auch gleich gesagt, nee. Also, und seitdem bist du Hausfrau, klar, mit 2 Kindern, ne? Kannst du nicht arbeiten gehen. Nee. Jetzt seit einem Jahr habt ihr wirklich definitiv nicht miteinander geschlafen seit einem Jahr? Nee. Überhaupt gar nichts gelaufen? Null. Nee, nur kuscheln. Nur kuscheln. Wo er denn von hinten und mich den Arm nimmt und ja. Hast du dieses bei ihm thematisiert? Hast du ihn angesprochen hier? Warum hast du keine Lust mehr? Ja, aber also ich denke mir mal, ich habe vorher 55 Kilo gewogen und jetzt wiege ich ja gute 68 Kilo. Also ich denke mir mal, vielleicht liegt es da dran. Bloß ich kann nicht, sage ich jetzt mal, ins Fitnessstudio gehen. Aber du sagst, vielleicht liegt es daran. Du weißt es nicht. Er hat nicht zu dir gesagt, ich finde dich zu dick. Nee, das hat er noch nie gesagt. Was hat er denn gesagt? Ja, so wenn ich jetzt so im Bett liege oder oder er, beziehungsweise er liegt jetzt im Bett mit mir und ich sag Mäuschen und spiele dann so ein bisschen an ihm rum, sage ich jetzt mal. Denn, oh, ich habe keine Lust, lass mich, ich möchte schlafen. Okay, aber ihr habt nicht mal, also am nächsten Tag am Tisch zusammengesessen und du hast gesagt, hier pass mal auf, so und so, lass uns mal reden, was ist eigentlich los? Warum hast du keine Lust mehr auf mich? Immer müde kann ja nicht sein nach einem Jahr. Früher war es ja auch anders und früher haben wir schönen Sex miteinander gehabt. Ja. Ich glaube, das ist der allererste Schritt, Tanja. Da muss man ein bisschen Mut zu haben. Das ist ja nicht so, das macht man nicht so gerne, darüber zu reden. Ja. Kann ich schon verstehen. Ja, aber es ist jetzt aber auch schon seit fast einem Jahr arbeitslos. Und wir sehen uns tagtäglich. Also er bemüht sich zwar auch um Arbeit, aber bloß man streitet sich ja auch, wenn man nur aufeinander hockt. Also du würdest auch sagen, dass die Beziehung gar nicht mehr so in Ordnung ist? Doch so. Wir reden über viele Dinge. Bloß wenn das Sexen kommt, dann... Ich habe auch Angst, dass er fremd geht, weil er... Hast du die Vermutung vielleicht sogar, dass er fremd geht? Nicht direkt. Also ich meine, wir sind ja nun viel zusammen. Bloß er ist öfter jetzt, letzte Zeit ist er öfter bei seinem Freund und spielt da angeblich Playstation. So, und für mich ist es natürlich komisch. Ich telefoniere ja dann auch nicht hinterher. Also es könnte auch sein, dass er ganz was anderes spielt als Playstation, ne? Mit irgendjemand anderem. Ich weiß. Vielleicht mit dem Freund. Nee. Das wahrscheinlich wohl nicht. Nee. Aber ich finde, ganz, ganz wichtig wäre, Tanja, dass du, dass ihr miteinander, also das klingt immer so abgedroschen, dass ihr darüber redet, aber ihr müsst erst mal darüber reden. Ja, also wenn ich das Thema anspreche, dann, ja, ach, und lass uns das nachher machen, jetzt sind die Kinder Nein, du da. Musst den, du musst den nageln, du musst den festhalten, du musst sagen, pass mal auf, das geht jetzt seit einem Jahr so, lass uns ganz offen miteinander sein. Wenn du, also ne, ich rede jetzt in deinem Namen, wenn du keinen Bock mehr auf mich hast, wenn du mich nicht mehr attraktiv und nicht mehr scharf findest, dann sag's mir bitte, dann weiß ich, woran ich bin. Ja, ich habe ihm das ja schon mal gesagt. Ich sag, was ist los? Gefalle ich dir nicht mehr? Doch, du gefällst mich. Sag, liebst du mich denn nicht mehr? Doch, ich lieb dich noch. Pass auf, Tanja, ich hau ihn schon vor den Kopf. Also ich würde sagen, ich schlage vor, dass du ihm nochmal vor den Kopf haust. Also nicht jetzt, das kann man ja auch ordentlich machen und freundlich. Ja. dass ihr das nochmal versucht. Wenn das nicht klappt, wäre es vielleicht gar nicht so falsch, wenn ihr beide mal, vielleicht ein paar Mal, gar nicht oft, zu einer Paarberatung, zu einer Eheberatung mal gehen würdet. Ja. Fände ich sehr gut, wenn das eine neutrale Person bei ist, die da mal ein bisschen vermittelt zwischen euch. Ja. Aber versuch du es nochmal und dann den nächsten Schritt. Ja, weil ich habe ja auch schon meine Eltern, sage ich jetzt mal, die nehmen den Großen dann auch immer, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben füreinander. Also und erst miteinander reden, wenn das nicht klappt, eine neutrale Person aufsuchen und suchen. Alles Gute. Ja. Alles klar. Tanja, gut, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Jetzt haben wir noch Günther dran. Und Günther ist wie alt? Ja, hallo, grüß dich, Domian. Günther, wie alt bist du? Ich bin 35. Tag. Ja, Hallöchen. Was reden wir? Wir haben nicht mehr viel zu reden, nicht mehr viel Zeit zu reden, meine ich. Ja. Also fangen wir gleich damit an. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, wie vorhin schon Christina angerufen hatte, für eine Agentur für Schwule und Lesben. Aha. Hast du eine Agentur? Ja, richtig. Das heißt, Christine könnte bei dir arbeiten? Ja, nicht bei mir. Ich arbeite also auch für eine Agentur. Ja, für Schwule, wo Schwule und Lesben ihre Dienste anbieten. Genau, richtig. Also es gibt das natürlich, ne? Jawohl. Ja. Da gibt es also auch mehrere. Christine, freu dich, freu dich. Du kannst vielleicht morgen schon anfangen, damit wir beide uns nächste Woche unterhalten können. Ja. Erzähl von der Agentur, Günther. Und zwar, das ist eine Erotikagentur, die in Duisburg ist. Ja. Und die machen also Live-Shows und dementsprechend vermieten die auch Freizeitgestaltungen. Vermieten Freizeitgestaltungen, hört sich auch gut an. Genau. Ja. So, und die, sag ich mal, ist im Prinzip, die haben eine Agentur in Duisburg und der Hauptsitz ist in Holland. Mhm. Und da sind natürlich ein bisschen freizügiger, als was da auch in Holland so alles vonstatten geht. Und du arbeitest da. Ja, richtig. Und du bist Callboy. Richtig. Für Schwule. Für Schwule, genau. Ja. Weil ich bin also seit 3 Jahren auch schwul. Mhm. Was? Hab mich also besser gesagt ein bisschen umleiten, weil ich warte zwar auch eine Partnerin, habe aber dann mich mehr zu dem männlichen Geschlecht angezogen gefühlt. Mhm. Das ist dein Fulltime-Job? Oder machst du auch noch was nebenher, was anderes? Nein, das ist nebenher. Ja. Ist nebenher. Und lernst du denn schon mal die anderen Kollegen, die Lesbierinnen und die anderen Schwulen auch schon mal kennen? Oder ja, richtig. Habt ihr dann macht ihr Betriebsausflug zusammen oder wie läuft das? Nicht direkt Betriebsausflüge, aber ich sag mal, man lernt sich also durch die Agentur auch schon mal kennen, ja, dass also die Leute untereinander sich gegenseitig schon mal helfen, sag ich mal so auf eine psychologische Weise auch. Ja. Und so treffen wir uns in kleinen Gruppen so alle 3-4 Monate alle mal und reden, was man noch ein bisschen verändern kann, weil die Agentur ist also auch noch nicht zu alt. Ist das seriös? Eine seriöse Agentur? Das ist eine sehr seriöse Agentur, muss man wirklich sagen. Wie viele Frauen, also wie viele Lesben arbeiten da? So viel ich weiß, im Augenblick 15. 15? Hey, ja. Hey, und wie viele Männer? Und bei den Männern sind wir mit 44. Boah, ist ja ein riesen Ring, ist das ja, Alter. Das ist wirklich... Erotikring. Ja. Wie viel verdienst du im Monat? Darf ich mal fragen, so ganz, ganz indiskret. Es liegt so zwischen 12 und 1800 Mark. Wobei, mehr nicht? Nee, wobei ich sagen muss, ich mache es also wirklich nur am Wochenende. Und die ganze Woche über liegst du auf der faulen Haut? Richtig. Ach so, ja gut, wenn du damit auskommst, dann mit dem Geld. Und ja gut, ich habe ja noch meinen festen Job, ja, muss ich sagen. Und ich mache es also wirklich auch nur nebenbei, um mir ein bisschen die Sachen zu erleichtern. Günther, ich danke für deinen Anruf. Wir müssen jetzt Schluss machen. Aber die grundsätzliche wichtige Information ist rübergekommen. Es gibt lesbische Frauen, die ihre Erotikdienste anbieten, sogar im Rahmen einer Agentur. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir weiter viel Erfolg. Ja, kann ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Ja, du wirst gleich nochmal angerufen wegen der Adresse. Leg mal auf. Alles Bis klar. Gleich. Tschüss. In der Technik Luigi Rensinghoff. Unser Thema morgen heißt Unfälle. Ich möchte mit euch über Unfälle reden. Bis morgen. Ciao.